Okay, jetzt bin ich aber endlich soweit. Wie gesagt, Gebet, Pisten ab ins Bett. Ja, Pisten können da wahrscheinlich alle allein. Ins Bett müssen da schlimmstenfalls auch allein. Aber beten kann ja keiner mehr von euch. Dieses Gott muss schon gönnen. Dieses Volk, dieses heidnische Volk. Sünder. Weihrauch, bring den Weihrauch. Jawohl, Mensch, das wird dir noch helfen. Diesen Gottlosen, diese Schurken. Du, alles Heiden. Die wollen sich nicht bekehren. Nee, absolut nicht. Was machen wir denn da? Wir beten einfach das ganze Ding vor. Und ihr habt die Chance, noch einmal eure unnützen Seelen zu retten. Halleluja, Freunde. Halleluja. Halleluja. Auch mir ist Jesus erschienen und hat mir gesagt, geh hin, geh nach Püttlingen, hat er gesagt. Geh zu Harry in den Musik, in die Musikbörse. Erlöse ihre Seelen. Gib ihnen die Chance. Halleluja. Halleluja, Bruder. Du sagst die Wahrheit. Ihr könnt also dieses Gebet zu Hause auf dem Scheißhaus nachbeten. Das bringt euch einen Ablass. Ein Ablass von 7 Tagen oder einer Woche. Das Nachbeten in der Öffentlichkeit. Einen Ablass von 4 Wochen oder einem Monat. Ja, und ihr könnt nach Ablässe für bereits verstorbene Sünder erwerben, aber nur durch finanzielles Sponsoring wenn der Kapelle. Wenn die Opa gestorben sind, dann könnt ihr doch ein bisschen Geld springen lassen. Wenn der Opa die Juden vergast hat und du willst, dass er doch noch in den Himmel kommt, gib schon zu Schenk über 10.000 Mark und huch, bleib mal von da. Was willst du? Du Gottloser, du Ruchloser, du Schurke. Dem ist Hoppen um Hals verloren. Halleluja. Na jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn. Josef, wir beten jetzt vor. O Herr, vergib dem Menschen seine Sünde, die einzige, die er begann. Du schenktest ihm die großen Rinde, allein er nutzt sie nicht, er wendet sie nicht an. Es ist die Dummheit, die ich meine. Verzeihlich ist sie wohl längst nicht mehr. Es tut mir leid, o Herr, falls ich verneine. In der Sie quält mich, plagt mich allzu sehr. Halleluja! Aus Eden ist der Mensch wohl dadurch schon geflogen. Der Garten war ihm scheinbar nicht viel wert. Der Erde scheint er auch nicht sehr gewogen. Er hat sie großenteils bereits zerstört. O Herr, wirf heftig Hirn vom hohen Himmel. Gegröße hat der Mensch mehr als genug. Sein Denken ist allein Hormongebimmel. Selbst seine Sprache dient ihm zum Betrug. Halleluja! Gib's endlich auf, dich müsst dich zu umgeben. Zeig dich dem Menschen und verrat ihm doch, dass er nach einem kurzen Erdenleben versinken wird in einem schwarzen Loch. O Herr,